Stephen Colbert bringt die politische Ökonomie der Mode im 21. Jahrhundert so auf den Punkt. Der globale Markt ist ein Ort, jetzt der US-Komiker und TV-Moderator, wo wir Arbeit unter welchen Bedingungen auch immer exportieren. Und dann kommen die Produkte zurück zu uns, billig genug, um sie ohne Bedenken wegwerfen zu können. Aber nüchtern gesprochen ätzt Stephen Colbert ja gar nicht, sondern zieht nur den gleichen analytischen Schluss über die globale Bekleidungsindustrie, zu dem auch Andrew Morgan kommt in seinem Film The True Cost, der Preis der Mode. Die extreme, weltweit immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich macht Dokumentarfilmer Morgan sinnbildlich deutlich, wenn er zum einen Auszüge aus YouTube-Fashion-Kanälen zeigt. Junge Frauen oder Mädchen präsentieren hier vor ihrer Smartphone-Kamera neueste Billigeinkäufe und reden dabei auch mal vom T-Shirt, das sie haben mussten, aber nie anziehen werden. Gegen das Bild solchen Konsumwahns stellt The True Cost das der Textilarbeiterin aus Bangladesch, die beim Unfall in der Nähfabrik ihre Beine verlor und die das T-Shirt, das das Konsumgirl vor Gebrauch wegschmeißt, zusammengenäht haben könnte. Ich ging von meinem Arbeitsplatz in Richtung Treppenhaus. Als ich es erreichte, fiel das Gebäude zusammen und meine Beine wurden eingeklemmt. Dann fiel noch die Seitenwand auf meine Beine. Der Zusammenbruch der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, bei dem 2013 mehr als 1000 Menschen starben und weit über 2000 verletzt wurden, steht für die Folgen von Fast Fashion. Fast Fashion meint kurzlebige Mode, immer billiger hergestellt und verkauft. Und zwar genäht in den Niedriglohnfabriken der Entwicklungsländer, wo Firmen produzieren wie Zara, H&M, Primark, Forever 21, Topshop, Gap, Mango oder Joe Fresh. Unternehmen, die Andrew Morgan im Film aufzählt. Weltweit gibt es 40 Millionen Näher und Näherinnen, 85% davon Frauen. 2,5 Billionen Dollar setzt die Industrie heute um. Und die Realität hinter solchen Zahlen? Darum geht es in Andrew Morgans Dokumentation. Stationen einer Reise durch die globale Modewelt. Bangladesch, Kambodscha, Indien, China, da, wo immer billiger genäht wird. Und dazu New York, London, Paris, Berlin, wo auf Laufstegen oder in irgendeiner TV-Sendung mit irgendeinem nächsten Topmodel der schöne Schein dieser Welt zelebriert wird. Andrew Morgan zeigt aber nicht nur das System, sondern auch die Gegenbewegung, die wächst. Es geht mit anderen Worten in The True Cost nicht nur um die verheerenden Folgen von Fast Fashion, sondern auch um Fair Fashion, also Fair Trade, gerechten Handel. Eine Modedesignerin wie Stella McCartney konstatiert in The True Cost, dass es zwar im System immer noch und allein um Profit geht. It's all about the profit. Doch langsam zeichnet sich, so McCartney, ein Umdenken ab. Man beginnt, die wahren Kosten dieses Systems der niedrigen Preise wahrzunehmen. And so we haven't really factored in what the true cost is. Sophia Minnie, Gründerin der Fairtrade-Modemarke People Tree, meint: Fairtrade is a citizen's response to correcting the social injustice in an international trading system. Die Fairtrade-Bewegung ist Antwort der Bürger, um die soziale Ungerechtigkeit in unserem funktionsgestörten Handelssystem zu korrigieren, da, wo Arbeiter und Bauern kein Existenzminimum gezahlt bekommen. The True Cost macht am Ende den abstrakten Begriff von der globalen Welt konkret. Die Modeindustrie vermittelt mit jedem Werbespot die Botschaft, dass wir sind, was wir tragen. Diese Philosophie nimmt diese Dokumentation ernst und appelliert subtil, aber schließlich sehr bestimmt an unsere Verantwortung als Konsumenten. Denn natürlich tragen wir mit dem Kauf jedes Billig-T-Shirts dazu bei, dass das System, das Andrew Morgan darstellt, weiterläuft. Gut, wer möchte das schon hören? Und war das nicht beispielsweise auch bei den kritischen Dokumentationen über die industrielle Nahrungsmittelproduktion so, dass wir uns immer wieder an die eigene Nase fassen mussten? Ja, ist nun mal so bei Dokumentationen, die filmisch geschickt Finger in Wunden legen.